Zeitweise. Mit dem Tobi. Hallo, und dem Zeitweise. Hallo, und dem Map. Hallo. Schnell abgehakt die Runde. Es ist die Folge, habe ich vergessen, 208. 208. Ja. Ich weiß das ja immer nur zufällig, weil ich dann irgendwie die URLs poste und da irgendwie die Nummer drin vorkommt und versuche mich immer zu erinnern, was wahrscheinlich sein kann. Aber 208 ist doch eine schöne Zahl, zu der man bestimmt auch viele Fakten. Ja, man sollte, kleiner Hinweis, nie auf Google 208 Zahlen Tage eingeben. Okay. Weil die ersten drei Artikel gehen darüber, dass. Also ich meine, die Hand abgeschnitten. Nein, dass Brad Pitt und Angelina Jolie seit 208 Tagen keinen Sex gehabt haben sollen. What? Das ist aber keine wieso aktuelle 208? Meldung. Nein, das ist keine und warum aktuelle weiß man das so genau? Ja. Das ist und eine wieso Meldung? Schreiben mehrere Magazine übereinstimmend von 208 Tagen? Und wieso schreiben sie überhaupt darüber? Ich muss dazu sagen, das ist eine Meldung vom 20. März. Das heißt, inzwischen könnten es bis zu 220 Tage sein. Ah, das ist quasi auch noch ganz frisch. Seit der Hochzeit. Ganz frisch keinen Sex. Mhm. Seit. Und sie hatten zur Hochzeit Sex. Ist das belegt? Ist es belegt? Zwei unabhängige Quellen. Ah, okay. Also der Artikel war, wie macht gesagt, man das noch so mit dem Laken raushängen? Und so? Diese Sendung steht ja sowieso unter Vorbehalt, weil wir befinden uns in der Sendung nach dem 1. April. Ja. Und wer weiß. Also nicht, dass wir Aprilscherze machen würden, aber es kann natürlich sein, dass wir auf welche reinfallen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Also wegen Brangelina? Ja, keine Ahnung. Ja. Je älter ich werde, umso weniger kann ich mit dem 1. April anfangen. Das stimmt. Irgendwie fand ich das als Kind total cool. Ich fand es, glaube ich, noch nie cool. Ich fand den 1. April schon scheiße, als du noch klein warst. Als es noch hip war, ein kurzer Fan. Keine Ahnung. Ja, aber ich für den April-Scherz hatte ich ja zuerst auch dieses Amazon-Dings gehalten. Aber das ist wohl tatsächlich ein echtes Produkt. Amazon hat den sogenannten Dash-Button vorgestellt. Ja. Ja. Was es ist, ist das so ein kleines Dingsy mit einem Knopf dran. Und dann kann man sich Dash-Waschmittel besorgen. Zum Beispiel, ja. Also du bestellst dir den Button und sagst so, ich hätte gerne den Dash-Button für Dash. Irgendwie Produkt Y. Und dann schicken die dir das und dann steht da drauf, drück hier, wenn du Klopapier brauchst. Und dann drückst du da drauf, wenn du Klopapier brauchst. Ich stelle mich gerade vor, wie ich auf dem Klo sitze und auf diesen Knopf drücke. Ja, in gewohnt ungelenker Manier, komisch benannt. Ja. What does it even mean? Ja, so wegen Dashboard und so, keine Ahnung. Hm. Aber. Ja, crazy. Ich finde das. Also ein cool, physikalischer so ein, Knopf. Physikalischer Knopf cool, für bei Amazon so ein, was nachbestellen. So ein großer Laden immer so die Grenzen des aktuellen alltäglichen Konsums auf so absurd erscheinende Arten versucht zu verändern. Hm. Also das ist jetzt was ich, wenn ich dieses Ding sehe und die Beschreibung höre, dann sage ich, okay, das ist ein Kickstarter. Stimmt. Ja, aber von Amazon. Das ist so ein typisches Tech-Produkt, das niemand braucht, DM. Ja, schon so ein bisschen. Kurz eingeschoben, weil du es gerade sagst, Kickstarter kommt in Deutschland jetzt endlich. Ja, gut. Nice. Aber wir waren beim Dash-Button und das ist ja schon nett, auf einen Knopf drücken zu können. Ich bin ja immer für Convenience. Mhm. Aber wie viele Buttons muss ich mir da bitte in den Haushalt? Ja, du musst ja halt überall, wo du jetzt irgendwie strategisch günstig, wo du dir gerade was ausgibst, so einen Button hintun. Ja? Im Kühlschrank brauchst du 3 Button für Saft, Milch und Eier. Und auf dem Klo brauchst du einen für Klopapier und einen für neue Rasierklingen. Und überall sind die Button. Aber du kannst dir vor allem, was passiert, wenn ich aus Versehen mehrmals drauf drücke? Dann kommen 2. Nee, dann kommt 1. Der Default ist, dass er die Bestellung nicht wiederholt, bis der zuerst bestellte Artikel geliefert wurde. Das hat einen Abklingwert. Und gibt es da eine Kindersicherung für? Ja. Nee, Kinder sind nicht vorgesehen in diesem Lebensentwurf, glaube ich. Es ist komisch, aber irgendwie hätte ich das manchmal gerne. Ja. Auf der anderen Seite brauche ich dann doch immer mehr als nur eine Sache. Ja. Ich habe auch nie wirklich dieses Amazon-Abo-Modell für Gebrauchsgegenstände verstanden. Es gibt ja so, ich weiß nicht, ob es in Deutschland gibt es, glaube ich, auch, dass du zum Beispiel bei Katzenfutter einstellen kannst, schick mir neues Katzenfutter alle 6 Wochen oder alle 3 Wochen. Und dann schicken sie dir halt einfach ständig Katzenfutter. Aber das ist ja ganz, ganz praktisch, oder? Ja, aber ich habe das irgendwie gruselt es mich auch davor. Ich keine Ahnung. Und auch so dieses Dinge, die das ist ja wie Supermarkt beim Internet. Kommen. Die schicken dir auch jeden Monat neues Internet. Ja, ja. Meistens ist es aber dasselbe Internet. Naja, ungedrosselt halt. Ja, aber das gleiche Internet wie vorher. Nur in neuen Schläuchen sozusagen. Ja. Nee, aber so irgendwie Sachen, die ich im Supermarkt kaufe, bei Amazon kaufen, das fühlt sich irgendwie auch immer noch falsch an. Ja, same hier. Und du hast halt auch noch, es coalesced nicht so, es fällt nicht so gut zusammen, weil sie packen das halt zusammen und schicken es dir. Wenn du heute Waschmittel brauchst, morgen Klopapier und übermorgen Feuchttücher, du wärst übermorgen zum Supermarkt gegangen, hättest alles 3 eingekauft, die schicken es dreimal. Und hättest wahrscheinlich Klopapier vergessen. Das auch, ja. Ja, außerdem ist es dann ein bisschen spät, oder? Wenn ich drauf drücke. Das ist naja, das idealerweise drückst du halt drauf, wenn du die letzte Rolle anbrichst. Also du klebst den Button auf die letzte Rolle. Oder ins Lager halt, da wo du dann deinen Scheiß rumliegen hast und wenn du aus die letzte Rolle Klopapier aus dem Regal nimmst, drückst du auf den Knopf. Ja. Und verbrauchst die halt nicht aus so schnell. Aus meinem Klopapierlager. Und putzt ein bisschen langsamer, also mit sparsamer. Aber man sollte eigentlich denken, dass Amazon mittlerweile genug Daten über einen erhebt, um zu wissen, wann man Klopapier braucht. Ja, und zwar genau dann, wenn du bei Amazon mal Klopapier eingegeben hast, dann brauchst du ganz viel Klopapier. Das ist nämlich der Amazon-Algorithmus. Wir konnten die Klopapier kaufen. Du hast auch noch mehr Klopapier. Du hast doch gerade eine Waschmaschine gekauft. Willst du nicht noch eine Waschmaschine? Ja. Genau. Interessant wäre dann die Logistikoptimierung bei den Leuten, wenn du weißt, dass der einmal im Monat Waschmittel und alle 3 Wochen Klopapier und so, dann kann es sein, dass du die Lagerhaltung dann schon darauf hin optimierst, dass du sagst, in das nächste Lager, von dem der beliefert wird, schicke ich einmal im Monat sein Persil und einmal im Monat die, also interessant von der Logistik her, Seite her. Ja, aber dann will ich doch das gleich als Applikation für die Apple Watch und wenn ich auf dem Klo bin, dann zeigt die mir Klopapier an als Button, Dash-Button und wenn ich gerade in der Küche bin, dann zeigt sie halt mir das Bettdecken an. Nimm halt das zweite Armband, das du nicht brauchst und kleb die Buttons da drauf. Am Körper immer noch, wie praktisch. Genau. Ah, sehr schön. Bemerkenswert finde ich auch noch, es ist halt dann eine Marke. Du bist auf eine Marke und ein Produkt festgenagelt. Du kaufst dann nicht Küchentücher, du kaufst dann immer Bounty-Küchentücher. Ja. Es gibt auch Ceva. Ja, gibt es auch Charmin-Küchentücher? Wahrscheinlich nicht. Ich wollte nur vermeiden, dass der Eindruck entsteht, wir würden Schleichwerbung Ach so. Ich hab ja lange nicht verstanden, warum der Charmin-Bär ein Bär ist. Warum? Prince Charming-Bär? Nein, weil es gibt auch dieses amerikanische Sprichwort oder das englische Sprichwort, dass der Bär im Wald kackt. Bitte? Ja, und deswegen Klopapier und Bär. Nein. Ja, doch. Okay, und Uncle Benz ist in Deutschland ein Sack. Was? Ja, weil es fällt ein Sackreis um. Ne, der fällt ja in China um. Ach so. Egal. Auf jeden Fall gibt's das jetzt und auf der einen Seite muss ich sagen, ich bin überrascht, wie wenig weit wir gekommen sind, was diese groß angekündigte Sache angeht mit meinem Kühlschrank weiß, was er nachbestellen soll mittlerweile. Ja. Also das ist ja immer noch in den Kinderschuhen und auf der anderen Seite bin ich überrascht, auf welche Art und Weise jetzt Amazon das versucht in unseren Alltag zu bringen. Ja, mein Kühlschrank ist immer noch ein ziemlicher Depp. Muss man schon auch so sagen. Ja. Ja. Deine Waschmaschine twittert wenigstens. Ja. Wobei ich die twitternde Waschmaschine jetzt auch aufgebe. Mhm. Aber nun ja. Ja, also da kommt sicherlich irgendwas strange. Ganz dann massiv und ganz schnell und solche Veränderungen dauern dann nur ein Jahr und plötzlich gibt's das alles, aber momentan gibt's das alles vielleicht als Service von Amazon, aber es benutzt noch keiner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es toll ist. Ich kann mir nicht vorstellen, was daraus werden soll. ich sag das mal tot, präemptiv. Ja, es fühlt sich halt an wie so ein Valley-Produkt. Ja, so für die Leute, die im Valley wohnen, ist das bestimmt cool, bestellen sich so einen Dash-Button und kleben den irgendwo hin. Aber es fühlt sich so an, als wäre das jetzt nicht für alle anderen gemacht. So. Cool wäre so eine App für ein Wohnen, für ein Hochhaus. Dann drückt jeder so seine Knöpfe und beim Concierge geht ein Licht an und der geht abends einmal zum Supermarkt und dann beliefert er die Apartments. Und dann musst du nur noch aus deinem Apartment raus, wenn du in den Google-Bus steigst. Genau. Das Konzept. So, mach mal einen Kickstarter dazu. Yes. Ja, hey, aber man kann das ja auch an die Klingel kleben. Ja. Statt der Klingel. Ja. Immer wenn du Bounty geliefert kriegst, dann weißt du, es hat jemand geklingelt. Mhm. Aber um nochmal kurz das Thema aufzugreifen, das wir gerade schon hatten und das du da so nonchalant irgendwie so am Rande erwähnt hast. Kickstarter kommt nach Deutschland. Nice. 28. April ist, glaube ich, der Start für die Creators. Da können sie irgendwie Projekte anlegen. Und dann Mitte Mai darf man dann auch als Deutscher mit Überweisung bei Kickstarter zu Europreisen backen. Das wird aber spannend. Aber backen konnte ich doch bis jetzt auch schon. Ja, aber nur mit Kreditkarte und auf Dollarbasis. Okay, verstehe. Und jetzt kommt jetzt halt dann schnell, die Überweisung Dollar und Euro. So stark ist, kann man mit Euro backen. Ja, überfällig. Ja. Überfällig und gut, dass das jetzt ankommt. Mal sehen, ob das in Deutschland auch noch so zieht. Ja. Ich denke, man braucht ja trotzdem dann die internationale Community, um was ein erfolgreiches Kickstarter zu machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber man kann dann zum Beispiel WatchKit-Apps kickstarten, die man jetzt nämlich bei Apple einreichen kann. Sagen die Gerüchte? Nein, das sagt Apple ganz offiziell. Da kam so eine Sagen E-Mail. Die Gerüchte auf den Apple-Seiten. Ja, da kam so eine Gerüchte-E-Mail von NoReply at... Am 31. Ja. Oh. Ja, du hast recht. Die offiziellen Seiten sagen das. Ja, ja. Man kann jetzt WatchKit-Apps einreichen. Ich schätze mal, geplant ist, dass die dann auch alle verfügbar sind. Ja. Wie lange haben wir jetzt noch Zeit, die zu reviewen? 3 Wochen. Ja. Ja. Sportlich, aber zumindest ein paar werden da durchkommen. Also ich denke, so die in 2 Wochen abgegeben werden, die haben jetzt nicht unbedingt die große Chance, in 3 Wochen schon auf der Uhr zu sein, aber alles, was bis dahin passiert, hat eine Chance. Mich würde jetzt brennend interessieren, was diese Schlenker mit du musst einen Screenshot, der auf einer echten Watch gemacht ist, einreichen, Sache und jetzt so... Nee, du kannst ja einfach Screenshots... So. Ja, eben, das ist ja nicht mehr so. Aber es war mal so, dass sie zwischendurch gesagt haben, okay, ihr dürft die Watch-Apps einreichen, also fliegt doch mal zu uns nach London, kommt zu uns, macht auf unserer Apple Watch einen Screenshot und dann könnt ihr einreichen. Und jetzt ist es so, wie man es erwarten würde, so, ja, schmeißt uns mal zu mit eurem Zeug, Screenshots auf dem Simulator gemacht und gut ist. Also auf der einen Seite ist es natürlich... Wie kam das? Auf der einen Seite ist es natürlich schwierig, jetzt Leute, die sich das da die letzten Cents zusammengekratzt haben, um da auf so einen Workshop zu fliegen, um als Erster dabei zu sein, die werden sich jetzt schon ärgern. Auf der anderen Seite werden die Apple-Apps besser sein, als die nie auf einer Watch getestet wurden. Weil, zumindest die Chance, besser zu sein. Für ein Device zu entwickeln, was du nie in der Hand hattest, ist schwierig. Ja, ja. Um nicht zu sagen unmöglich. Nun ja, wir werden sehen, jetzt am Freitag, nächsten Freitag. Ja. Nächste Woche Freitag. Ich bin momentan so durcheinander mit diesem Ostern. Ich finde, dieses Ostern ist eine Katastrophe. Das bringt meinen Zeitplan komplett durcheinander. Nächste Woche Freitag ist es dann soweit, da darf man sich dann seine Uhr bestellen, wenn man dann eine Uhr bestellen möchte. Aber bis dahin haben wir ja auch nochmal Sendung, dann können wir da nochmal drauf hinweisen. Ja, und das Prozedere ist wohl so, dass du 15 Minuten Slots Hands-on-Time dann buchen kannst im Laden. Hm. Wenn du einen App-Store um die Ecke hast, um dir das mal anzugucken und dann da, glaube ich, auch gleich bestellen. Ich habe irgendwo gelesen, dass du nicht im Apple-Store bestellen kannst, wenn du wenn du keinen Slot gebucht hast. Also Ich weiß, welche Uhr ich haben will und ich kann nicht bestellen. Du kannst im Online-Store bestellen. Ja, ja. Aber nicht im Apple-Store. Interessant. Stimmt. Interessant. Wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht kann man auch im Online-Store nicht bestellen. Genau. Man kriegt die Uhr nur, wenn man persönlich bestellt. Man kann einen Workshop nach Singapur fliegen und dann. Ja. Also, ich denke, es ist sinnvoller, sich jetzt Gedanken zu machen, was man da möchte. Und dann vielleicht online zu bestellen, weil die Wartezeiten werden, glaube ich, schon dann groß sein. Ja, Gerüchte halber gibt es ja da durchaus, wie immer bei neuen Produkten, ja begrenzt viele. Und das kann ja, aber, am Anfang aber zu Wartezeiten kommen. Man muss dazu sagen, das haben ja viele vergessen, weil das schon so lang her ist. Aber iPad Launch und iPhone Launch, da war es halt nicht so, dass man 2 Monate warten musste, weil man gleich bestellt hatte und halt 2 Stunden zu spät bestellt hatte, sondern da musste man beim iPhone ein halbes Jahr warten, bis es in Deutschland verfügbar war, und beim iPad waren es ein paar Wochen. Früher, als wir noch im Schnee barfuß unsere iPhones bergauf. Also ich denke, dass ein paar Stunden früher oder später bestellen ein paar Tage dann auch ausmachen. Ja, vielleicht auch Wochen. Ja, Wochen. Ja. In dieser Hinsicht kann man immer auch empfehlen, wenn ihr denn euch in die Schlange stellen wollt, virtuell, dann empfiehlt es sich auch immer ein iOS-Device zur Hand zu haben, weil mit der Apple App Store App, das klingt so Apple Store App? Nee, Apple Store App heißt das Ding, oder? Ja. Kommt man manchmal früher rein als über die Webseite. Ah ja, interessant. Das nur als Pro-Tipp. Und falls ihr eine Golduhr bestellt und euch das sehr peinlich ist, würde ich gleichzeitig noch Google Glass dazu bestellen, weil, und das dann aufsetzen, weil das lenkt total gut von der Uhr ab. Das ist eine gute Idee. Vielleicht auch ein goldenes Google Glass. Oh, in Rose Gold. Missed Opportunity. Ja, total. Aber die relaunchen das ja bald und dann auch in Gold. Wann gibt es das in Gold? Link Bracelet am Auge und so. Also so 7 of 9 mäßig, weißt du? Ja. Wir kommen zum nächsten Thema. Entschuldigung, die Spannung war zu groß, ich musste losprusten. Es ist ja in einem Apple-Podcast durchaus auch mittlerweile eine wiederkehrende Rubrik am Start, die sich mit Folklore beschäftigt und Steve-Verehrung und was nicht alles. So auch heute und hier. Es gibt nämlich zu vermelden, es kam eine neue Biografie raus über Herrn Jobs. Und das ist jetzt die richtige, die gute, die alle gut toll finden. Wieder. Ja, nein, das ist ja irgendwie, es hat sich ja im Laufe der Zeit irgendwie immer mehr Widerstand gegen die bisherige Authoritative-Biografie geformt, und alle haben gesagt, ja, aber wer den gekannt hat, weiß, der war eigentlich ganz anders. Aha. Und der Isaacson heißt er Isaacson? Hat er irgendwie schon ein sehr einseitiges Bild gezeichnet und bla bla bla. Mhm. Und jetzt kommt halt irgendwie die Biografie, die irgendwie alle sagen, hey, das, wenn du Steve kanntest, dann erkennst du ihn hier wieder. Und irgendwie Ed Catmull von Pixar sagt, hey, ich hoffe, das wird die Biografie, die Geschichte schreibt und bla. Und ja. Aber wer sich für Computerhistorie interessiert, der ist da auf jeden Fall richtig, weil ich habe auch schon angefangen zu lesen. Und es geht halt los mit Next und als Steve bei Next ist, und da lernt einer der beiden Autoren eben Steve kennen in seiner Funktion als Reporter für die Financial Times. Und allein so diese Anfangsgeschichte bei Next und wie es da läuft, fand ich schon super interessant, und ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Und ist das soweit auch ganz gut geschrieben. Und ja, wer sich für sowas interessiert, der ist da ganz gut aufgehoben, glaube ich. Also ich habe bloß ein paar Auszüge im Netz gesehen, schon die letzten Wochen. Mhm. Und es ist insofern interessant, dass, was da drin steht, interessant ist, dass das heißt, es gibt halt Informationen, die man vorher noch nicht so hatte. Ja. Mehr weiß ich nicht drüber, aber ja, die Isaacson-Biografie habe ich nicht gelesen. Ich schon, ich fand die sehr trocken stellenweise. Ich auch noch nicht, ich habe die im Regal stehen, ich hatte die noch nicht gelesen. Hm. Ist ja auch ein Riesenwälzer. Hm. Oh, es gibt sogar auf iBooks. Nice. Aha. Dann kann sie ja nur offiziell sein. Und authoritative. Ja, wir kommen dann quasi nahtlos zum Konsum und auch hier eröffne ich mit, habe ich mal reingeguckt, aber bis jetzt noch nicht Zeit gehabt, mich wirklich durchzugraben. Wobei Bloodborne sicherlich eine längere Beschäftigung ist, als ein Buch zu lesen. Aber ja, Bloodborne ist jetzt draußen für alle, die damit nichts anfangen können. Und uns wurde ja angemahnt, wir sollen Dinge besser erklären und mehr einleiten. Und das nehme ich als konstruktive Kritik auf. Bloodborne ist ein Videospiel für die PlayStation 4, ist der Nachfolger sozusagen oder spirituelle Nachfolger von Dark Souls und Dark Souls 2 und ist im Wesentlichen eines dieser hochgehypten Spiele, die jetzt irgendwie alle spielen wollen. Und das ist, es wird der Erwartungshaltung der Fangemeinde zumindest gerecht und ist sehr gut, finde ich. Und auch leidlich schwer. So. Und aber bis jetzt, ich habe jetzt irgendwie zwei Bosse geschafft und 5-6 Stunden investiert bisher und es hat sich gelohnt und ich warte drauf, dass ich weiterspielen kann. Aber was ist denn das für ein Genre überhaupt? Ach, das ist schwierig. Also Genre, Dark Souls und Bloodborne ist vom Genre her eigentlich mit dem Kopf gegen die Wand laufen, bis die Wand bröckelt. Also man stirbt sehr viel. Mhm. Es ist jetzt aber kein Roguelike oder so von der Idee her. Also es ist immer das gleiche Level sozusagen und die gleichen Gegner. Es ist First Person? Es ist Third Person. Im Prinzip ist es ein Action-Adventure-Rollenspiel. Okay. Ja. Und Bloodborne ist gar nicht so sehr dieses Schwert- und Fantasy-Setting, sondern eher so ein Gothic-Horror-Setting jetzt. Mhm. Also Dark Souls war eben sehr Fantasy und Bloodborne eben nicht. Aber so was halt diese Videospiele ausmacht, ist, dass sie schwer sind, dass man viel stirbt und dass man sich langsam quasi da durch solche Levels durcharbeitet und lernt, wie man die Gegner antizipiert und wie man mit denen zurechtkommt. Welche Plattform? PlayStation 4. Nur PlayStation 4? Ja. Okay. Ja. Kann man sich angucken. Ich werde auf jeden Fall nochmal drüber berichten, glaube ich, ja, wenn ich dazu komme. Ich fand ganz interessant die Diskussion über Bloodborne in der letzten Ausgabe von Isometric. Die haben das aus dem Blickwinkel beleuchtet von Leuten, die diese Art von Schwierigkeit, diese Art von schweren Spielen, denen keinen Spaß macht. Also die Hauptkritikpunkte sind halt, du läufst durch die Gegend, weißt nicht, wo du hin sollst, sich verlaufen ist, endet in den meisten Fällen tödlich. Und du klopfst halt auf Monstern rum und wenn du merkst, die killen dich zu schnell, dann weißt du, hier bist du falsch, du musst dir andere Monster zum Kloppen suchen, die leichter sind. Für mich klang das schon so nach was ich eventuell lustig fände, weil es auch so, aus meiner Jugend kenne ich noch Spiele, die halt sich nicht erklärt haben und die einfach schwer und obskur waren. Aber so die Kritik ist schon so ein bisschen, es ist okay, dass solche Spiele existieren, aber warum sagen jetzt alle, das ist das Spiel, das man spielen muss? Und, ja, ich glaube, da an der Stelle kann ich halt auch nicht wenn wir gesagt werden, das müssen jetzt alle spielen und das ist jetzt das Ding, das alle gespielt haben müssen, glaube ich nicht. Also dafür ist es halt einfach nicht zugänglich genug. So, also das ist einfach so ein Ding für eine Fangemeinde. Das hat jetzt irgendwie auch sehr in seinem eigenen Hype gefangen ist auch. Das macht es für mich jetzt nicht weniger toll oder so, aber es wird halt schon auch ein bisschen übertrieben, was die Bedeutung in dieser großen Welt der Videospiele angeht, von dem Ding. Es ist jetzt nicht der Heilsbringer oder das einzig Wahre. Jo, als nächstes habe ich auf der Liste Periscope. Ja. Ja. Die Applikation, die so ist wie Meerkat. Genau. Aber von Twitter. Offiziell von Twitter. Von Twitter, oh. Ja. Und wer jetzt nicht weiß, was Meerkat ist und was Periscope ist, im Prinzip ist es einfach nur ein, ich streame Leute live oder ich streame Video live, besser gesagt, Client. Im Falle von Periscope eben auch mit Twitter-Anbindung. Und ich könnte im Prinzip, wenn ich jetzt wollte, könnte ich hier Start drücken und dann könnte ich uns irgendwie auch, aber ich glaube, ich lasse das. Ja, aber ist ein Video-Streaming-Service und man kann eben Leuten auch folgen und auch gucken, wer gerade was so streamt. Mhm. Ist manchmal ganz lustig und manchmal ganz belanglos. Also ich habe heute irgendwie schon jemand beim Shinkansen-Fahren zugeguckt. Das fand ich ganz entspannt. Und aber manchmal sind da irgendwie auch nur Leute, die irgendwie auf irgendwas warten oder ihre Katze filmen oder ja. Was ich nicht verstehe, ist, warum jetzt? Warum das? Weil es gibt Bambusa. Mhm. Wie man das ausspricht, ist mir unklar. Seit Jahren. Und ja. Da sind auch schon, jetzt nicht in der Ukraine, aber andere Proteste drauf übertragen worden und Leute haben sich sicher beim Warten auf X gefilmt. Warum explodiert jetzt gerade Periscope Meerkat so? Ich denke, weil es halt die App-Anbindung richtig macht. Mhm. So. Das war bei Bambusa halt immer so ein bisschen... Ja, das war clunky. Ja. Aber es ist auch schon einfach eine Modeerscheinung, glaube ich. Ja. Mhm. Ja. Du guckst so skeptisch. Ist okay. Ist okay. Also schaut doch mal rein, vielleicht ist es ja spannend. Skeptisch habe ich geguckt, als ich gesehen habe, dass in unserer Agenda steht, dass wir jetzt über 80 Days reden. Ja, und zwar wieder. Nachdem wir letzte Woche dieses Kartenspiel in die Tiefe nachbesprochen haben, Cardcrawl. Ja. Ich bin auf 80 Days hängen geblieben. Ich habe mir das runtergeladen, weil ich Maddie Myers in ihrem in Isometric Show drüber habe schwärmen hören wie über nichts anderes. Und dann habe ich mir gedacht, ja, guckst du es dir mal an. Und es ist richtig, es hat mich total gefangen genommen. Also so die Story, um es kurz zu rekapitulieren, ist die Story von Phineas Fogg. Der wegen einer Wette sagt, er reist um 80 Tagen um die Welt. Du spielst den Butler von Phineas Fogg. Ich dachte Phileas. Phileas Fogg. Herrn Passepartout. Genau. Vielleicht spielt uns der Chat ja da noch so eine Korrektur zu. den Butler Passepartout, der aus Paris kommt. Und das ist in Paris, das überhaupt die Welt ist, so eine Alternate History Steampunk-Geschichte. Es gibt Luftschiffe, es gibt Zeppeline ohne Ende, es gibt mechanische Pferdekutschen. Das Paris ist gerade ans Großpreußische Kaiserreich gefallen letztes Jahr. Und da muss man so durchreisen durch Paris, München, Wien. Das Spiel hat hauptsächlich zwei Mechaniken, nämlich die, was packe ich ein in eine beschränkte Anzahl von Koffern. Das ist so Platzmanagement. Bestimmte Dinge kann man auch in anderen Städten gewinnbringend verkaufen. Das heißt, man muss immer schauen, dass man bei Geld bleibt, um weiterreisen zu können. Das ist so wahrscheinlich die größte Schwäche, sagen wir mal, von dem Spiel. Sowas muss einem Spaß machen. Also so Pack-Ressourcenmanagement und Platzmanagement. Wenn man das gar nicht mag, dann wird man wahrscheinlich an 80 Days wenig Spaß haben. Die andere Mechanik ist die Story-Mechanik. Das ist so eine Multiple-Choice-Geschichte, was man auch aus den Dialogspielen wie The Wolf Among Us und das Game of Thrones Spiel von Telltale Games kennt, dass man mehrere Optionen hat, wie jetzt die Story weitergeht, beziehungsweise wie man selber reagiert. Ja, so viel zur Mechanik. Was mich total eingefangen hat, ist einerseits das Worldbuilding, weil das die Welt wirklich sehr interessant erzählt und auch so jede Region und Stadt wirklich erfolgreich seinen eigenen Charakter verschafft. Und zweitens, weil halt in diesem Storytelling so ein paar Themen sich wirklich strikt durch alles durchziehen, die ich halt sehr spannend finde. Also zum Beispiel hast du oft die englischzentrische Sicht, so der Markt, du vervollständigst immer die Sätze. Der Markt in Bangalore war wunderbar farbenfroh, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hast du die Möglichkeit, unschrecklich laut und überhaupt dreckig. Mhm. Und das zweite ist, und voller faszinierender Menschenmassen und Händler. Mhm. Und du hast immer so, also oft die Wahl zwischen, ja, ich bin hier fremd hier, das ist alles so komisch, ich gehe lieber wieder auf mein Zimmer. Oder sich einlassen auf das Fremde und auf die Sachen, die du erlebst. Hm. Und ganz oft bringt es sich einlassen halt mehr. Du wirst dann auch übers Ohr gehauen oder Leute verkaufen dir hässliche Affen, wie mir einmal passiert ist. Oder du wirst beklaut. Aber im Großen und Ganzen ist so sich neuem Öffnen eine positive Sache in dem Spiel. Okay. Das hat mir... Das war das eine, was mir Spaß gemacht hat. Und das andere ist, zwei Sachen sogar, die mir Spaß gemacht haben. Das nächste ist, so Kolonialismus ist ein Thema in dem ganzen Spiel. Es spielt so ein bisschen in der Zeit, also es ist geistig in der Zeit angesiedelt, weil es ja Alternate History ist, wo im Grunde England sich so über die ganze Welt ausgebreitet hatte und in Indien, Hongkong, Amerika, überall irgendwie war. Und du kriegst halt auch viel mit, wie da Unruhe entsteht und wie die Bevölkerung unterdrückt ist und die Bevölkerung sich dagegen wehrt und wie so eingeborene Minderheiten benachteiligt und ausgebeutet werden. Das ist auch eine interessante Facette von dem Spiel. Und das Letzte, was mich jetzt persönlich sehr gefreut hat, die gefühlt Mehrzahl der Captains und Navigatoren und so weiter in allen Beförderungsmitteln, die du triffst, sind Frauen. Hm. Also es ist, vielleicht sind es auch nur über 33% und ich finde das nur als die Mehrzahl. Aber es ist schon... es ist cool, wie das Spiel so kommentarlos einfach, du triffst einfach mehr Frauen als Männer und in allen Ecken, in technischen Berufen, in quasi allen Kapazitäten, in allen Positionen. Cool. Für alle, die ihr neuartiges Empfangsgerät bereits anschreien, sei kurz angemerkt, dass wir nachgeschlagen haben und das Phileas Fogg. Ah, Phileas Fogg. Ja. Ich finde das interessant. Ich finde deine Perspektive da total interessant drauf, weil also ich habe ja hier auch schon drüber geredet und mir ging's halt irgendwie mit dem Titel ganz anders. So, okay. Also ich habe es gespielt und ich hatte halt immer den Eindruck, dass ich nicht wirklich beeinflussen kann, was passiert, weil ich irgendwie Option A nehme und dann genau das passiert, was ich vermeiden wollte. So, weil diese indirekte Art und Weise irgendwie durch Satzvervollständigen irgendwie die Story zu lenken oder zu beeinflussen, für mich halt überhaupt nicht funktioniert hat. Ich hatte dann irgendwie so plötzlich Streit mit dem Fogg, obwohl ich eigentlich gar nicht wollte und irgendwie passierten dann Dinge und ich hatte so nein, ich wollte doch aber nicht und da sowas macht mich halt fertig. Also gerade bei so einem Storytelling-Spiel, wo ich eigentlich gerne so nicht die Zügel aus der Hand geben will, so das Gefühl zu haben, dass meine Entscheidungen nicht abschätzbar sind. So. Und das Ressourcenmanagement kommt dann obendrauf halt irgendwie für mich auch nochmal so als Ding, was mir eher den Spaß verdirbt, als es mir bringt, weil ich mich halt schon irgendwie in Paris entscheiden muss, ob ich jetzt dieses Ding mitnehme, was mir dann in Budapest vielleicht einen Story-Arc aufmacht oder nicht. Mhm. Und ich mich im Prinzip in Paris schon ärgere über die verpasste Möglichkeit. Ja, so. Diese Art von Dingen funktioniert für mich einfach nicht so gut. Das war bei mir schon in den Fighting-Fantasy-Büchern so, dass ich halt alle meine Finger zwischen die Seiten gesteckt habe, weil ich genau dieses Gefühl immer hatte, eher negativ, was zu verpassen. Ja. Also ich bin bei RTDS einfach nicht so weit gekommen, um das überhaupt beurteilen zu können. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Wall of Text in, ja. auf Englisch. Ja, das ist, man muss Englisch schon flüssig lesen, damit einem dieses Spiel Spaß machen kann. Ansonsten also ich habe eigentlich kein Problem damit, Englisch zu lesen, aber es ist halt anstrengender. Mhm. Ja. Und ja. Das war bei Game of Thrones bei mir schlimmer, weil da muss ich in Hektik auch ja. lesen. Es hat, also das stimmt schon, es hat schon dieses Problem, dass du, du weißt in bestimmten Situationen nicht, was bedeuten jetzt diese zwei Optionen genau, weil du hast zumindest, wenn du selbst einen Charakter darstellst, willst du wenigstens sagen, ich kann jetzt entscheiden, was der als nächstes macht. Und das ist manchmal nicht klar. Vom Stil her ist es so, man kommt rein. Also wenn man jetzt zweimal um die Welt rumgefahren ist, dann weiß man ziemlich genau, wie jetzt Textschnipsel gemeint sind. Aber das ist der Einstieg ist, man muss sich echt reinfuchsen und drauf einlassen. Das ist das fängt mit dem Start an, wenn so dein Phileas Fogg, dein Chef, sagt zu dir, wir reisen in einer halben Stunde nach Paris ab, pack meine Sachen. Und du kriegst einen Koffer, in den passt nicht alles rein. Und du hast keinen Anhaltspunkt, was du mitnehmen willst, weil du am Anfang null Hilfestellung bekommst. Und dann nimmst du irgendwas mit, dann fährst du nach Paris und dann merkst du, du musst unter Zeitdruck die Koffer packen, mit einer UI, die jetzt nicht so toll zu bedienen ist. Das ist so, ja. Und natürlich verpasste Gelegenheiten ist so ein großer Teil vom Spiel, die ich finde, die lernt man genießen, weil so durch Dinge, die schief gehen, tun sich immer andere Möglichkeiten auf. Aber ja, das ist alles, das stimme ich alles zu, was ihr sagt. Und das ist, konzentriert sich upfront am Anfang vom Spiel. Das heißt, da muss man erstmal dran vorbei, bis man das Spiel richtig genießen kann. Aber das Problem hatte ich bei Sorcery auch ein bisschen, das ist ja auch von Inkel, dass zu, oder überhaupt auch bei den Fighting Fantasy Sachen, zu viel Regelwerk am Anfang. Du musst zu viel Setup machen, das Spiel später ist dann viel easier, weil du dann da drin bist und gar nicht mehr so viel rumtun musst und diese Exposition ist mir meistens dann zu lang, wobei das natürlich albern klingt bei einem Spiel, wo du eine halbe Stunde hast, deinen Koffer zu packen bloß. Aber ja. Ich würde gern erstmal in die Story einsteigen und dann solche Elemente präsentiert bekommen. Ja. Ja, wer sich selbst ein Bild machen will, gibt es für iOS, iPad, iPhone und wahrscheinlich auch für andere Plattformen. Und ist mehrfach ausgezeichnet. Ja. Ich bin begeistert. Ich bin jetzt schon dreimal um die Welt gereist, erfolgreich beim vierten Mal. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Ich bin kurz vor New York und schon Tag 76. Ich muss noch über den Atlantik. Es ist toll, es ist einfach lustig. Ich war schon am Nordpol und es ist so, ich will das Leuten erzählen, hey, ich war am Nordpol. Es hat wirklich den Charakter, dass du rumgekommen bist und was Lustiges erlebt hast. Ja, rumkommen ist ein gutes Stichwort, weil wir jetzt nämlich die große Fanboys Public Transit App Runde aufmachen. Du fängst an mit Allrider. Ja, genau. Aga hat mal wieder eine App angeschleppt und mir gezeigt. Allrider. Und da hat sie mir gleich präsentiert und vorgeführt und meine Kinnlade ist runtergeflogen, weil das eine Ich bewege mich von Punkt A zu Punkt B App ist, die irgendwie die Kriterien erfüllt, die ich haben möchte. Nämlich möglichst einfaches Interface, Presets, also ich kann speichern, wo bin ich zu Hause, wo ist das Büro, und gibt mir ganz viele Informationen auch gleichzeitig. Also das ganze Ding ist dafür da, eine Route zu planen. Ich will, Voreinstellung ist jetzt, also ich will jetzt irgendwo hinfahren, das ist die beste Möglichkeit. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ich fahre vom Ostbahnhof zum Hauptbahnhof. Dann zeigt er mir an, ja, du kannst hier mit der S-Bahn fahren, du kannst hier mit dem Bus fahren, du kannst hier mit der U-Bahn umsteigen, du brauchst so lang von da nach da. Dann zeigt er die ganzen Carsharing-Möglichkeiten hier in München zumindest, wie lange ich mit dem Rad brauchen würde oder mit dem Taxi. Und zeigt darüber auch noch die Preise an, die unterschiedlichen. Das habe ich dann so in einer Aufstellung nebeneinander, wähle das aus, was mich interessiert, und dann kriege ich genauere Infos. Was finde ich gut? Ich finde gut, wenn ich meinen Zielort angebe. Also ich kann nicht bloß Adressen angeben, sondern zum Beispiel auch den Namen von einem Lokal. Hm. Dann zeigt er mir die Karte, wo das ist. Und dann kann ich einfach die Karte bewegen, um meinen Ort zu justieren, wenn ich doch woanders hin will. Hm. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay, das ist jetzt in der Lessingstraße, aber ich habe die Nummer nicht, dann gebe ich erstmal Lessingstraße ein, der zeigt es, und dann sehe ich auf der Karte, ach ja, das war ja da vorne, dann kann ich einfach hinschieben und der passt automatisch den Weg an. Zeigt mir auch die Route auf dem Plan an, und was ich eigentlich ein sehr cooles Feature fand, das geht auch städteübergreifend. Hm. Ich kann also auch sagen, ich möchte von München Ostbahnhof bis Nürnberg Langwasser und dann zeigt er mir, wo muss ich hier in der U-Bahn, mit welchem ICE muss ich fahren und wo muss ich da in der U-Bahn fahren, und das ist ein Feature, das hatte ich jetzt, glaube ich, noch nicht woanders gesehen. Ja. Ich finde es auch schön, wie es die verschiedenen Abfahrtmöglichkeiten visualisiert. Da hast du dann so links, rechts nebeneinander deine verschiedenen Fahrmöglichkeiten dargestellt, siehst, wann du losgehen musst, siehst, wann du ankommen würdest. Also das ist nett gemacht. Echtzeitinformationen sind integriert. Das hat jetzt gut geklappt mit dem Sturm, was die Züge anging. Da stand dann zwar die Verbindung da, aber Zug fällt aus. Nicht so gut hat es bei der U-Bahn geklappt. Da waren die Informationen dann nicht ganz so Echtzeit. Wie, aber das hängt sich ja von den Anbietern ab. Ich glaube, wie heißt das so schön in der App? Die sind so Echtzeit wie möglich. Ja. Das ist halt auch das Gute, dass die anscheinend mit sehr vielen Informationsanbietern zusammenarbeiten, die auch Live-Daten einspeisen. Weißt du, wo es überall funktioniert tatsächlich? Nee, ich habe jetzt bloß München und Nürnberg probiert. Ich nehme an, größere Städte plus Bahnnetz. Ja. Also wo der öffentliche Nahverkehr überall funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe mal testweise geguckt, ob man nach Lenggries kommt damit, und der hat mir die Verbindung zum Hauptbahnhof und dann mit der Bob. Also, Also ich denke, das Bahnnetz wird wahrscheinlich Bayern komplett drin sein. Also, cool. Ja, ich habe mir auch neue Transit-Apps angeguckt, und zwar mit dem Augenmerk darauf, wer dann schon eine Apple Watch Companion-Ding sie hat. Ja. Weil das für mich so eins der Sachen wird, die auf der Uhr wirklich viel Sinn ergeben. Und ich bin dann erstmal bei Citymapper gelandet. Ja, da war ja dann in der Werbung Citymapper für Berlin, Hamburg und ganz viele internationale Städte. London. New York. Ja, also da muss man dann irgendwie in Berlin oder in Hamburg fahren wollen. Aber da ist es in der Tat sehr schön. Also hat auch so diese Funktion mit, ich speichere mir Orte, ich sage, wo ich wohne, und es gibt den Fahr mich nach Hause Knopf. Es gibt auch so diese mit Sprachausgabe für den Taxifahrer. Genau. Ja, es gibt auch so diese Aufstellung mit, du kannst die U-Bahn nehmen, du kannst den Bus nehmen, du kannst ein Taxi nehmen, du kannst ein Uber nehmen, du kannst irgendwie Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Das lustige Detail, wenn du Fahrrad fährst oder zu Fuß gehst, dann zeigt er dir auch die Kalorien an, die du verbrauchst, und rechnet das dann städtespezifisch in Städte-Sachen um. Städte-Lebensmittel. Also wenn du in Berlin jetzt irgendwie mit dem Fahrrad fährst, dann zeigt er dir das auch an, wie viel Sterne das jetzt sind. Oder wie viele Buletten. Das ist ganz lustig. Und ja, aber so an sich ist das eine sehr schöne App und ist auch gut gemacht. Es gibt dazu auch einen Web-Companion sozusagen, wo du auch schon im Web mit deinem Account Sachen planen kannst und dann synkt es dann auch in die App runter. Und hat eben dann auch jetzt schon ein Apple Watch-Dingsy mit dabei, das man dann auch nutzen kann, wenn man eine Apple Watch hat. Ja. Transit ist auch eine App mit Apple Watch Gedönse schon. Das ist fürs Routing so ein bisschen umständlicher, hatte ich das Gefühl. Also hat weniger Funktionen fürs Routing und das nervt so ein bisschen. Aber was die richtig gut machen, ist so diese Funktion von, wann fährt denn jetzt der Bus? Ja, und das ist mit der Apple Watch ja super toll, weil du nicht eingeben musst, wo du bist, sondern der sucht sich dann selber raus, wo du bist. Genau, also du machst das Ding halt auf und hast dann halt unten gleich so dick Anzeigen, so nächster Bus Richtung Ostbahnhof von hier in 4 Minuten. So, und kannst dann auch so durchswipen, kannst irgendwie deine Lieblingsbusse markieren oder deine Lieblings-U-Bahn und hast die dann eben weiter oben. Und also diese Funktion macht Transit halt großartig und da werde ich das wohl auch für verwenden. Da muss ich sagen, das hat für mich nicht so funktioniert. Ich habe das auch testweise mal aufgemacht. Das hatte so einen Spindicator, der nicht weggehen wollte. Und dann, ich konnte zwar dahinter die Map benutzen und suchen. Ich habe dann testweise auch die Verbindung nach Lengries rausgesucht. Da hat er gesagt, Region nicht integriert. Also das funktioniert auch. Also ich habe das auch in Berlin ausprobiert. So ich glaube, Transit ist, glaube ich, offiziell auch nur in Berlin. Es kann natürlich sein, dass dass hier so die Region, in der ich gerade sitze, dass München gar nicht integriert ist. Das nächste kann nicht S-Bahn sein. In 5 Tagen. Erstmal zu Fuß zur S-Bahn. Theresienwiesen. Ja, wenn ihr da irgendwie mal jetzt eine öffentliche Nahverkehrs-App braucht, könnt ihr da irgendwie nach diversen Kriterien. Zum Beispiel, ob ihr in Berlin seid. Genau, das hilft im Zweifel immer. Oder ob ihr eine Apple Watch-Gedönse braucht, jetzt schon, könnt ihr da entscheiden, was ihr da wollt. Nice. Ja, und wenn ihr noch was spielen wollt und das noch nicht gespielt habt, weil ich muss irgendwie häufiger dran denken, wie gut es mir gefallen hat, Antichamber. Und die Chambert. Und die Chambert. Echt? Ja. Okay. Ich denke öfter noch an dieses Spiel, was ganz cool ist. Ich bin noch nicht durch. Ich hänge noch an diesem großen Raum, wo du dann in einem Käfig verschiedene Blöcke hin und her schieben musst und dann von den Blöcken seitlich wegspringen. Das war sehr komisch. Ja. In diesem Sinne, guckt euch mal an die Auntie Chambert an und ansonsten gibt's. Oder fahrt auf die Maze, die in zwei Wochen. Ja, aber vorher gibt es ja auch nochmal einen Podcast hier. Ja, aber vielleicht jetzt schon mal Tickets sich kaufen. Überlegen, sich Tickets zu kaufen und sich eine Unterkunft zu suchen und so. Ja. Da kann man mal in die Spiele gucken. Toll. Ja, ich habe gehört, da sind auch von uns ein paar Leute dabei. Habe ich auch gehört. Zum Indie-Spiele gucken. Ja. Aber in diesem Sinne, bis nächste Woche. Jo. Ade. Wiedersehen. Winke, winke. Frog, I'm the one who made the bet, and I know we'll be exactly right on time. Frog is my name, I like to play with my life in many ways, that's what they say. Here I am, I'm big or gone, I'm a deep golden mascot. It's my turn, the gentle touch, I'm lucky they love me so much. Hey, now the story must go on, cause a lot of time is gone, we must be ready to go.